नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से Dann, bevor wir kommen zu dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden in diesem Retreat, dann fassen wir zusammen was wir in den vorigen Kursen gelernt haben über Kaya Anupassana, Vedana Anupassana. Betrachtung des Körpers und Betrachtung des Gefühls sind sozusagen die Voraussetzungen, damit man den Geist richtig versteht. Und wenn man den Geist richtig versteht, das ist die Voraussetzung, damit man die Objekte des Geistes, wird es meistens übersetzt, Dhamma hier, aber eigentlich sind es die Objekte des Geistes, die unmittelbar mit dem Prozess von Befreiung zu tun haben. Der Geist hat unzählbare Objekte, aber hier die Dhammas sind gemeint, die Objekte, die wir unbedingt erkennen müssen, damit wir erfolgreich Befreiung des Geistes eben kennen. Also es handelt sich um eine Reihe. Ich immer wiederhole im Buddhismus eigentlich, wenn wir fangen an zu meditieren, wir haben Tendenz zu trennen. Aber Meditation ist eigentlich organischer Prozess, wo sich je mehr wir von Meditation verstehen, desto klarer werden wir darüber, dass eigentlich im Prozess von Meditation alle sozusagen positive Qualitäten des Geistes zum Ausdruck kommen. Und genauso ist es in Satipatthana, wenn wir meditieren, genauso ist es in Sila, Samadhi, Panya. Erst wir trennen, aber dann kommen sie allmählich zusammen. So ist es gemeint. Und diese Trennung ist besonders betont. Deswegen, wir lernen in Satipatthana Sutta, wenn wir über Körper meditieren, diese Erkenntnis von dem Körper soll nicht gemischt sein mit anderen Sachen. Deswegen wird gesagt, Kaya, Kaya Anupassi, in Körper bleibend, er meditiert über Körper. Genauso in Gefühlen bleibend, er meditiert über Gefühle, in Geist bleibend, er meditiert über Geist, und in Dhammas bleibend, er meditiert über Dhammas. Aber indem die Dhammas erhalten das Ganze von unserer Erfahrung, dann die Meditation über Dhammas ist dann sozusagen die Voraussetzung für den Prozess der Befreiung. Indem, wenn wir die Dhammas verstehen, wir verstehen alles. Wenn wir nicht Dhammas verstehen, ist unsere Erkenntnis nicht total. Und nur, es wird immer betont, nur wenn unsere Erkenntnis total ist, können wir uns von Leiden befreien. Wenn unsere Erkenntnis mangelhaft ist, wenn wir Totalität nicht verstehen, wir können uns nicht von Leiden befreien. Wenn man Satipatthana übt, dann soll man darüber auch meditieren, über diesen Prinzip. So wird es gesagt, Sabam. Abhijanam, Sabam, Aparijanam, Sabam, Avirajan, Sabam, Apajaha, Ababho Dukkha Kayaya. Wenn wir nicht das Ganze verstanden haben, wenn wir nicht das Ganze durchgedrängt haben, wenn wir nicht Viraga, das Ganze losgelassen, Viraga, man kann sagen, loslassen, von dem Sanskrit-Wurzel Ranch, was heißt eigentlich Farbe, wenn wir von dem Ganzen nicht gefärbt sind, das heißt loslassen. Wenn wir nicht das Ganze verlassen haben, Apajaha, Ababho Dukkha Kayaya, dann sind wir nicht fähig, Dukkha zu Ende zu bringen. Also Erkenntnis von Totalität ist die Voraussetzung für Prozess von Befreiung. Und Erkenntnis von Totalität eben kommt durch die Übung von vier Satipatthanas, die dann repräsentieren Totalität von unsere Erkenntnis in der Welt. Wenn Totalität von Körper erkannt wird, kann dann Totalität von Gefühl, das auf Körper basiert ist. Gefühl ist sozusagen Brücke zwischen Objekt und dem Geist. Für unser Verständnis von Geistesbetrachtung, Gefühl spielt kritische Rolle. So Mahavedala Sutta sagt, was der Geist unterscheidet ist, angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl und neutrales Gefühl. Und Geist ist das, was unterscheidet, und es unterscheidet nach dem Gefühl. Gefühl ist primäre Sache im Prozess von Unterscheidung. Es kann nicht Unterscheidung sein, wie wir ihn kennen im Rahmen von Samsara, ohne Gefühl. Jetzt die Schriften sagen und lehren in allen Traditionen, was geschieht, wenn einer ein Arahat wird oder ein Buddha wird. Er bleibt ohne Gefühl. Was heißt bleiben ohne Gefühl? Jeder hat Gefühl. Buddha hat auch Gefühl. Wir haben auch Gefühl, genauso wie Buddha. Aber der Unterschied zwischen einem, der Buddha ist oder der ein Arahat ist, ist, dass er, obwohl er Gefühl hat, er haftet nicht an Gefühl. Warum haftet er nicht an Gefühl? Indem er Objekte des Gefühls erkannt hat. Und deswegen hat er auch Gefühl erkannt. Dann Vedana Samyutta sagt, Yatha Vividha Vaya Akase Vahanti Evam Eva Imasmin Kaya Vividha Vedana Upajanti. Das heißt, genauso wie im Raum, endlosen Raum, verschiedene Wind, verschiedene Sorten von Wind wehen, Südwind, Nordwind, Ostwind und so weiter. Genauso in diesem Körper entstehen verschiedene Gefühle. Viele, viele Sorten von Gefühlen. Es gibt sehr interessante Sutta, Bahu Vedaniya Sutta, die Sutta von vielen Gefühlen, wo der Buddha erklärt, die zwei Schüler von Buddha, Udai und Panchangika, beide sind große Meister, Meditationsmeister. Einer ist Laie, andere ist ein Mönch, gute Freunde, und sie diskutieren ein mit dem anderen. Einer sagt, der Buddha hat zwei Gefühle gelehrt, andere sagt, er hat drei Gefühle gelehrt. Beide sind große Meditationsmeister, beide haben sehr tiefe Erfahrung von den Gefühlen, trotzdem sie können sich nicht einigen. Dann gehen sie zu Buddha und Buddha sagt, ich habe viele, viele Gefühle gelehrt. Viele, viele. Zwei ist richtig, habe ich auch gelehrt. Drei habe ich auch gelehrt. Sechs habe ich auch gelehrt. 18, 36 und viel, viel mehr. Je nach der Situation anderes Gefühl erscheint, wenn man in Versenkung ist, verschiedenen Sorten von Versenkung, die sind auch von Gefühlen bestimmt. Wenn man sogar in Versenkung ohne Gefühl und ohne Wahrnehmung ist, was höchste, tiefste Versenkung ist, dann es wird von dem guten Sariputta erklärt als angenehmste von allen Gefühlen. Was ist Gefühl ohne Gefühl? Insofern wir nicht diese tiefe Stufen von Meditation erfahren haben, wir können es nicht bestimmen. Also Gefühl wird definiert als Rezeption von dem Objekt oder als Erfahrung, Anubhavana. Wenn wir Objekt empfangen, wir erfahren. Wenn wir erfahren, wir unterscheiden. Wenn wir nicht erfahren, wir unterscheiden nicht. Und indem wir nicht Objekte von unserem Empfang verstehen, wahrheitsgemäß, wir auch verstehen nicht wahrheitsgemäß unsere Gefühle und wir auch verstehen wahrheitsgemäß unsere Unterscheidungen. Deswegen sind wir verwirrt, was Realität anbetrifft, was Dhamma anbetrifft. Das ist dann Situation von Samsara. Dann, was gibt es zu tun? Na, eben Achtsamkeit üben. Und Achtsamkeit hat eben Shamatha-Seite und Vipassana-Seite. Beide Seiten sind da. Also es gibt keine Shamatha-Meditation, keine Meditation im Sinne von Beruhigung von allen Formationen. Und es gibt auch keine Vipassana ohne Achtsamkeit im Sinne von Einsicht über Formationen. Jetzt Shamatha und Vipassana, gibt es weltliche Shamatha und Vipassana und es gibt auch sozusagen überweltliche Shamatha und Vipassana. Beide gibt es. Wir müssen beide lernen, wenn wir wirklich tiefes Erkenntnis von Buddhismus haben möchten. Dann in der nordlichen Tradition, in dem Wege von Bodhisattva, spricht man sogar von überweltliche Meditation. Das heißt, nicht unterscheidende, nicht dualistische Meditation. Und alle diese Meditationen fangen an mit Erkenntnis von dem Objekt. Deswegen wird gesagt, diejenigen, die Kaya Anupassana, die Meditation über Körper vernachlässigen, sie vernachlässigen Amata. Amata heißt Nektar der Todlosigkeit. Also wir gehen in Satipatthana, in Achtsamkeitsübung hinein durch Kaya Anupassana, durch Betrachtung des Körpers. Und dafür dann fängt es an mit Atmenmeditation. Jetzt Atemmeditation hat auch zwei Seiten. Die Shamatha-Seite und Vipassana-Seite. Beide Seiten sind Voraussetzung, wenn sie sich, die Ergänzung von beiden Seiten ist Voraussetzung dafür, dass man in diese alte Stadt verloren im Dschungel hineingehen durch diese Pforte, sagt man, Pforte von Kaya Anupassana, sagen wir von West. Früher, die alten Städte hatten vier Pforte, West, Ost, so ist es in China. West, Ost, Süd, Nord, vier Pforte. Nur durch die vier Pforte konnte man in die Stadt hineingehen, sonst nicht. Dann, wie geht man? Dann diese Kaya Anupassana hat Shamatha Vipassana, Vedana Anupassana, so wie es erklärt ist, hat auch Voraussetzung, ist auch, wir verstehen Gefühl durch Shamatha und Vipassana. Sonst sind wir verwirrt und wir können nicht in Freiheit hinein durch Betrachtung von Vedana. Dann Geistesbetrachtung hat auch zwei Seiten, auch Shamatha und Vipassana. Wir können nicht in die alte Stadt hinein durch Geistpforte, wenn wir nicht Geist durch Shamatha und Vipassana verstehen. Wir werden darüber sprechen, dann im Rahmen von Geistesbetrachtung. Und dann Dhamma Anupassana, enthält das Ganze. Enthält das Ganze und die Voraussetzung, dass wir in die Stadt von Sicherheit, in die Stadt von Befreiung, von Leiden hineingehen, ist, dass wir das Ganze verstanden haben. Wenn wir das Ganze verstanden haben, wir können hinein durch Betrachtung des Körpers oder Betrachtung von Gefühl oder Betrachtung des Geistes. Und das Ganze, indem es schon Shamatha und Vipassana-Kenntnisse voraussetzt, dann sozusagen wird erklärt als reine Vipassana. Reine Vipassana als Grundlage von Erkenntnis von Körper, Gefühl und Geist durch Shamatha und Vipassana. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Jetzt die Theorie von Theravada und auch von eigentlich von anderen Schulen von Buddhismus ist genauso, wie wir kennen nicht, Messer kann sich nicht schneiden, Finger kann sich nicht zeigen, der Geist kann nicht sich selbst wahrnehmen. Was wir als Geist wahrnehmen, ist dann vergangener Geist. Jetzt, wir werden darüber reden, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Yogacara hat andere Verständnis, das eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist für Verständnis von Meditation. Wir werden darüber sprechen. Wir können zwei Objekte gleichzeitig, wir können auch zwei, drei, vier, sogar fünf Gefühle gleichzeitig erleben, indem wir akzeptieren, dass der Geist ist die Grundlage von allen Phänomenen, das wir erleben, ist das ganz logisch. Alles geschieht im Geiste. Und das ist auch unsere Erfahrung, wenn wir meditieren, wir erfahren Konzept von Atmen und gleichzeitig wir erfahren Schmerz in den Beinen, nicht wahr? So wie wir unsere Erfahrung von Meditation schätzen, ist bedingt von unserer Interpretation, von dem, was wir hören, von nach dem, was wir gehört haben, wir dann kontemplieren und nach dem, wie wir kontempliert haben, wir dann meditieren. In und erleben in Samadhi. Deswegen ist es sehr faszinierend, dass wir dieselben Sachen, Körper, Gefühl, Geist und die Dhammas auf andere Weise erfahren können, je nachdem, wie wir die Dhammas gehört haben und wie wir über die Dhammas kontempliert haben. Jetzt, um Körper zu erkennen, wahrheitsgemäß, Satipatthana Sutta gibt 14 Übungen, sozusagen eigentlich 5 Übungen, aber man kann sie als 14 Übungen betrachten. Erste Übung ist dann Meditation über Atmen. Und diese Meditation über Atmen, wir werden dann im Rahmen von den Morgen vortragen, erklären. Dann in Satipatthana Sutta, genauso wie Kayagata Sutta und so weiter, die Meditation über Atmen wird im Rahmen von 4 Übungen erklärt. Heute Morgen, wir haben angefangen, die Voraussetzungen für diese Übungen zu behandeln. Dann morgen gehen wir zu den Übungen. 4 Übungen sind mit Meditation im Rahmen von Anapanasati, sind mit Meditation über Körper verbunden. Dann diese Meditation ist ergänzt wenn wir wirklich Atmen verstehen möchten, dann ist ergänzt durch andere Meditationen. Erst dann nach dem Atmen kommt Meditation über die 4 Körperhaltungen, genannt Iriyapatas. Was heißt Iriyapata? Die Wege, Pata Weg von Iriya, von Bewegung. Warum Bewegung? Wir haben gesagt, diese Atmen heißt auch Kaya Sankara, Formation des Körpers. Unsere Körperlage ist durch, ob wir davon bewusst sind oder nicht, ist durch diese geistgeschaffene Körperlichkeit, was Atmen ist, bestimmt. Wenn wir nicht atmen, wir können nicht sitzen, wir können nicht stehen, wir können nicht gehen. Wir können nicht liegen. Also diese Wind hat 2 Seiten, Bewegung, haben wir gesagt, und Stützen auch. Stützen ist die schwere Seite von Wind und Bewegung ist die leichte Seite von Wind. Dann wir bewegen uns, wir gehen, wir stehen und wir liegen und wir sitzen, indem wir uns durch diese Geist geschaffene Körperlichkeit stützen und bewegen. Jetzt in diesen 4 Körper lagen. Wir machen alles, was wir machen. Wir essen, wir trinken, wir drehen uns nach links, nach rechts, wir gehen zu Klo, wir putzen die Zähne und so weiter. Alle Tätigkeiten, die wir machen in diesen vier Lagen. Und wenn wir Achtsamkeit üben, die Voraussetzung ist, dass wir in diesen vier Körperlagen achtsam, nicht Wissensklarheit, Sampajanya üben. Das heißt, die Achtsamkeit ist die Voraussetzung für Wissensklarheit. Ohne Achtsamkeit keine Wissensklarheit. Dann Wissensklarheit ist Voraussetzung für Verständnis von den vier Elementen. Also nach Wissensklarheit-Übung kommt Erkenntnis von vier Elementen Meditation. Sehr wichtig. Leider diese vier Elemente Meditation ist im Ganzen erhalten nur in Theravada-Tradition. Und es erklärt auch, wenn Sie es verstehen möchten, warum Theravada-Tradition hat ganz andere Analyse von Rupa und Nama. Es hat mit dieser Meditation eben zu tun. Dann nächste Meditation ist die Meditation genannt Asubha. Asubha heißt eben nicht Schönes. Asubha gehört zu den Meditationen, die sozusagen jeder Meditierende üben soll. Es gibt Meditationen, die sozusagen spezifisch sind, geeignet sind je nach dem Charakter. Das ist auch in nördlicher Tradition und südlicher Tradition. Aber es gibt Meditation, die jeder üben soll. Und das ist eben, dazu gehört Asubha und Metta. Wenn wir Zuneigung haben, anzuhaften, welches Medikament wird verwendet? Asubha. Wenn wir Tendenz haben zu Zorn, welche Medikament anwenden? Metta. Besonders die nördliche Tradition von Buddhismus erklärt, und das ist sehr, sehr wichtig, dass eigentlich alle Meditationsobjekte sind nur Mittel, Medikamente für unsere Anhaftung an Selbst und die Dhammas, die Phänomene. Es gibt nichts, was wirklich existiert, aber indem wir uns anhaften, wir brauchen Medikamente, damit wir von dieser Anhaftung an Existenz loswerden, in sich selbst und auch in den anderen. Dann alle sozusagen Lehren von Buddha, auch die Lehre von den Aggregaten, von Ayatanas, von Dhatus, alle sind nur Medikamente, die man muss anwenden, solange man leidet. Wenn man nicht mehr leidet, braucht man kein Medikament. Indem wir leiden, wir brauchen Medikamente. Und Medikamente sind alle diese Dhammas, die der Buddha gelehrt hat. Keine Ausnahme. Dann Asubha, gibt es zwei Sorten von Asubha. Savijnanaka Asubha, Avijnanaka Asubha. Savijnanaka Asubha ist im Körper, das noch lebt, das noch Vijnana, Geist drin hat. Das sind die 32 Körperteile. Oder wenn man dazu noch Windelement und Feuerelement zählt, dann wird es 42. In nördlicher Tradition 36 oder 46. Natürlich, das zeigt, dass alle diese ist nur Mittel. Egal wie man zählt, das ist keine wissenschaftliche Forschung von dem Körper. Es ist nur Mittel, unsere Anhaftung an Körper loszuwerden. Dann gibt es 9 Stufen von Zerfall von dem Körper nach dem Tode. Leichenbetrachtung. 9 Leichenbetrachtungen. Insgesamt 14 Objekte, damit man Körper versteht. Körper verstehen heißt Körper loslassen. Nach dieser Reihe, das wir erklärt haben, Anabhijanam, Aparijanam, Avirajan, Apajaham, erst Abhijanam. Was heißt Abhijana? Abhijana nach der Theravada-Lehre heißt, wenn wir Körper verstehen möchten, wir müssen die einzelne Eigenschaften, einzelne Eigenschaften von den verschiedenen Körperlichkeiten Theravada, wir gehen jetzt nicht hinein, Theravada zu 28, 18 davon sind Objekte von Vipassana, 10 sind nur Hilfsobjekte. Dann Abhijanan heißt, dass wir diese Objekte nach eigene Eigenschaft verstehen. Aparijanam durchdringen, nachdem wir sie verstanden haben, im Sinne von eigene Eigenschaft, dann gemeinsame Eigenschaften von allen Körperlichkeiten ist was? Anicca, Vergänglichkeit, Leiden von Vergänglichkeit, Dukkha wird als Leiden übersetzt, aber es ist nicht nur Leiden in dem Sinne, dass es weh tut, es ist Leiden im Sinne von Vergänglichkeit. Wenn wir Shraddha haben, Shraddha ist Voraussetzung für Meditation, wenn wir Shraddha haben, wenn wir Vertrauen haben, dann spüren wir Vergänglichkeit als Leiden. dann was mit Leiden verbunden ist und alles, was vergänglich ist, ist mit Leiden verbunden. Der Sariputta hatte so scharfe Intellekt, dass er sogar diese Nymphen im Himmel sieht als Leiden. So scharfe Intellekt für Vergänglichkeit hätte er. Deswegen, wir haben ihn erwähnt, seine Meditation als Mittel für Verständnis von Geistesbetrachtung. Anupada Sutta, wir haben es verteilt, ja. Haben Sie bekommen alle. Ist nicht leicht, die Nymphen als Leiden betrachten. Muss man viel, viel üben. So, dann viel, viel üben heißt dann diese Kaya Anupassana viel üben. Jetzt, damit wir Wichtigkeit von Meditation über Atmen verstehen, dann diese Meditation über Atmen wird auch erklärt in den meisten Schriften im Rahmen von 16 Übungen. Vier Übungen sind mit Körperbetrachtung verbunden, vier Übungen mit Vedana-Betrachtung, vier Übungen mit Geist-Betrachtung und vier Übungen mit Dhammas-Betrachtung. Wir werden noch darüber sprechen und wir werden sie im Rahmen von Satipatthana auch dann verstehen können. Dann morgen im Rahmen von unserer praktischen Meditation, wir werden sie erklären. Und dann sehen wir, wie sich die Meditation, in Meditation über Atmen, wie sich die vier Aspekte von Satipatthana, wie Wesen, die sind Wesen von Satipatthana, Wesen von Achtsamkeit. Es gibt keine Achtsamkeit im Buddhismus ohne vier Grundlagen von Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet vier Grundlagen. Wir sollen nicht darüber sozusagen nicht klar werden. Achtsamkeit heißt die vier Grundlagen von Achtsamkeit. Das ist eigentlich Synonym. Deswegen in Theravada wird Achtsamkeit als heilsamer Faktor des Geistes betrachtet. Aber wir können auch nicht richtige Achtsamkeit haben, deswegen in der nördlichen Tradition ist nicht unbedingt nur positive Aspekte. Genauso wir können falsche Samadhi haben. Was ist falsche Samadhi? Mit Anhaftung. Jemand, der gut in Meditation ist, der, wenn er sich ärgert, er kann wie 15 Teufel zusammen sein. Und das ist dann Mithya Samadhi. Dann Sati in diesem Sinne kann auch, indem es klare Artikulation des Objektes ist, es kann auch klare Artikulation von nicht passenden Objekt sein, nicht wahr? Zum Beispiel, wenn ich Sati mache, also das, was an meinen Feind, wenn ich ihn sehr, sehr klar wahrnehme, mit Klarheit wahrnehme, dann der Zorn wird sehr, sehr groß, nicht wahr? Wenn der Geist ist Apilapana, er wackelt nicht, das ist Sati. Wir erinnern uns nicht nur an gute Sachen, aber auch noch an schlechte Sachen, wenn wir geärgert haben. Desto mehr man, desto tiefer wird Vertiefung, desto klarer wird Erinnerung. Aber auch an negative Seite. Desto mehr wir anhaften, desto klarer wird Erinnerung. Wenn unsere Freunde oder Eltern uns etwas Schlechtes antun, wir vergessen es nie. Wenn jemand, den wir nicht kennen, uns etwas Schlechtes antut, dann wir vergessen es sehr schnell. Ist das nicht so? Wenn der Bruder uns verrät, wir vergessen es nie. Wenn jemand, der wir kaum kennen, uns verrät, wir vergessen es sehr schnell. Ist das nicht so? So, auf jeden Fall, so sehen wir, dass dieselben Sachen man kann auf andere Weise interpretieren, je nachdem, wie man sie versteht. In diesem Sinne, wir nur, wie der weise Sokrates sagt, wir erkennen nur das, was wir kennen, was wir können nicht erkennen. Da diese Meditation über Geist, Geistesbetrachtung ist besonders wichtig, um das zu verstehen. Das ist, der Geist ist der Schlüssel. Samsara in diesem Sinne ist auch Geist, Nirvana ist auch Geist. Chitam eva Samsara, Chitam eva Nirvana. Das ist Yogacara-Verständnis. Aber wir beschäftigen uns nicht jetzt mit Yogacara. Wir wollen verstehen die Grundlagen für Geistesbetrachtung. Wenn diese Grundlagen nicht klar sind, Geistesbetrachtung kann auch nicht klar werden. Also Grundlage für Geistesbetrachtung ist, dass wir die Fähigkeit entwickeln durch Kaya Anupassana, unsere Anhaftung an Körperlichkeit zu vermindern, loslassen. Wenn wir unsere Anhaften an Körperlichkeit loslassen, das ist die Voraussetzung für loslassen unsere Anhaftung an Gefühle. Anhaftung an Gefühle loslassen ist die Voraussetzung für Anhaftung loslassen an Geist, an Unterscheidung. Und Anhaftung an Geist loslassen ist die Voraussetzung für Anhaftung loslassen an alle Objekte, indem alle Objekte sind Objekte des Geistes. Andere Objekte kennen wir nicht. Nur Objekte des Geistes wir kennen. Deswegen Satipatthana Sutta erklärt, damit wir wahrheitsgemäß Körperlichkeit verstehen, Vinaya Abhija Domanasam. Wir sollen loswerden von Abhija, von Anhaftung und Domanasa, von Ärger. Anisito, wir sollen unabhängig sein. Es wird, Anisito wird auf Deutsch, ich habe gesehen, übersetzt als unabhängig. Anisito eigentlich, Nisaya heißt Grundlage. Keine Grundlage haben heißt unabhängig sein. Indem wir, es ist sehr, sehr buddhistisch eigentlich. Indem wir Grundlage haben, wir sind abhängig. Also in anderen Worten, wir sind im Rahmen von bedingten Entstehung, was erklärt Prozess von Tod und Geburt. Also Nisaya, jetzt es gibt wunderbare Sutta dafür. Frank liebt Sutra-Studium, Channa-Sutta, kennst du? In Channa-Sutta wird gesagt, was? Nisitasa Chalitam. Wenn wir eine Grundlage haben, wir bewegen uns. Nisitasa Chalitam. Anisitasa Chalitam Nati. Wer keine Grundlage hat, der bewegt nicht. Wunderbare Sache. Nisitasa Chalitam, Anisitasa Chalitam Nati. Chalite Asati Nati Nahoti. Was ist Nati? Wenn der Geist sich nicht bewegt, er hat keine Nati. Nati heißt Tendenz. Tendenzlosigkeit. Wenn wir nicht gegründet sind in Körperlichkeit, Gefühlen, Geist und Dhammas, wir haben keine Tendenz. Nati Nahoti. Wenn es gibt keine Tendenz, gibt es was? Pasadi. Pasadi heißt Klarheit und Entspannung. Pasadiya Sati Naida Nahuram Namaji. Wenn die Klarheit und Entspannung da ist, es gibt nicht hier, es gibt nicht dort und es gibt nicht in der Mitte. Wunderbar gesagt. In der Kommentar zu Satipatthana Sutta, der Buddha erklärt zu Santati, ich glaube, das ist Subkommentar. Zu Santati war der Minister, der hatte, indem er sehr tapfer war und große Schlacht gewonnen hat. Der König hat ihm gegeben, schönste Frau, das es gibt, gab in Indien als Geschenk. Und die war auch Tänzerin und die war auch begabt in allen Künsten. Und er war so entzückt von ihr, dass er war sehr, sehr große Freude mit ihr erlebt. Und dann plötzlich, da stirbt sie. Mit 20 Jahren oder so geht sie weg. Dann was passiert? Diese Santati ist vollkommen verwirrt. Und dann er sucht Trost beim Buddha. Und was der Buddha lehrt ihn? Santati war kein normaler Mensch, so wie ihr. Er war sehr begabt. Das, der Buddha kann es sehen. Dann er sagt, du Santati, was vorne ist, siehst du nicht. Was Vergangenheit, das ist vorne, ja? Was vorne ist, zurück ist, siehst du nicht. Was vorne ist, suchst du nicht. Und bleib nicht mal in der Mitte. Dann diese gute Santati, große Erleuchtung, gleich wird er Mönch und nicht lange danach wird er zu Arahat. Das ist sehr einfache Belehrung. Und wie hat er das geschafft? Satipatthana. Das ist eben, Satipatthana ist dafür. Dieser jetzige Objekt, auch Vergangenheit kann mit Sati jetzige Objekt werden. Mit voller Achtsamkeit und klar Wissen erleben. Objektiv ohne Verfälschung. Das heißt Anupassana. Anupassana heißt nicht zuzufügen, nicht etwas wegnehmen. Sehen, wie es ist. Wenn wir etwas zufügen, dann kommen wir zu welchem Extrem? Eternalismus. Wenn wir etwas wegnehmen, ist das Nihilismus. Wenn wir entweder zufügen oder nicht wegnehmen, dann ist der mittlere Weg. So, mittlere Weg ist mittlere Weg, indem man es nicht greifen kann. Deswegen ist es über, geht hinaus von dem Verständnis von Existenz und Nicht-Existenz. Und indem es so macht, geht es auch über Leiden, transzendiert Leiden. Aber wir kommen dazu langsam, nicht schnell. Also, Kaya Anupassana ohne Anhaften, ohne wegzuwerfen, Anisito, Na Kinchi Loke Upadhyati. Wenn wir Satipatthana üben, wir dürfen nicht an irgendetwas in der Welt anzuhaften. Das ist dann Erklärung von Anicito, nicht begründet. Also erst wir üben Kaya Anupassana, damit wir nicht in Körperlichkeit begründet sind. Wenn wir nicht in Körperlichkeit begründet sind, dann wir haben die Voraussetzung für Befreiung durch Verständnis von Gefühl. Weil Gefühl ist, wie wir gesagt haben, ist Empfang von dem Objekt. Aber es geht nicht ohne Körper. Es geht nicht ohne Körper. Ja, wer sagt, es gibt etwas ohne Körper? Nicht anhaften an Körper heißt nicht ohne Körper zu sein. Oder? Genauso nicht anhaften an Gefühl heißt nicht, dass man ohne Gefühl lebt. Ohne Gefühl kann man nicht leben. Nicht mal Buddha kann leben ohne Gefühl. Aber ohne Gefühl heißt ohne Anhaftung an Gefühl. Macht das Sinn? Was bedeutet das? Das bedeutet dann, im Prozess von Rezeption von Objekt und ohne diesen Prozess, wir können nicht leben. In diesem Prozess, dieses Gefühl loslassen. Deswegen in Satipatthana Sutta, wir werden das im Rahmen von Atmenmeditation behandeln. Wie wird Vedana Anupassana behandelt, Betrachtung von Gefühl behandelt in Satipatthana Sutta? Sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir auch nicht richtig verstehen können, wie diese Meditation über Atmen wird zu Befreiungsprozess, Befreiung von allen Leiden. Wie erklärt Buddha Betrachtung von Gefühl in Satipatthana Sutta? Er verteilt Gefühle, es gibt drei Gefühle. Angenehm, dann unangenehm und dann nicht angenehm, nicht unangenehm. Drei Gefühle. Dann diese drei Sorten von Gefühlen verteilt er an jede zwei Sorten. Welche? Sa-Amisa, Nir-Amisa. Sa-Amisa heißt wortlich Amisa heißt rohe Fleisch auf oder Keda. Die Fische, wenn man fischen geht, man braucht Keda. Das heißt auch Amisa oder Amisa in Pali. Gefühl ist Keda. Und auf dem wir uns fangen. Und was geschieht? Leiden. So wie Fisch, wenn ein Keder gefasst ist. Großes Leiden. Unsere Keder ist Gefühl. Dann, wenn angenehmes Gefühl mit Keder ist, was geschieht? Wir anhaften an das. Dann sind wir gefasst im Zyklus von Samsara, im Zyklus von Leiden. wenn wir nicht an angenehmes Gefühl anhaften, wir fassen nicht Köder, und dann sind wir frei, wenn wir angenehmes Gefühl erfahren. Der Geist hat Freiheit, indem er nicht an das Angenehme anhaftet. Der Buddha oder der Arahat, er sieht, erfährt viel klarer als andere Menschen, was angenehm ist und was nicht angenehm, indem seine Fakultäten, Indriya, sind sehr, sehr klar, sehr rein. Deswegen, er hat große Sensitivität, er weiß genau, was angenehm ist, was nicht angenehm ist, mit großer Intensität. Damit man meditieren richtig lernt, muss man diese Sensitivität entwickeln. Und das entwickelt man durch Samadhi. Wissenschaft von Samadhi. Und wenn man Samadhi übt, wird man sensitiv. Indem man sensitiv ist, man kann lernen, loszulassen. Jetzt diese Keder, erste Keder, angenehmes Gefühl. Dann diese Nicht-Keder, Niramisa, heißt auch, was ist Synonym für, sehr interessant, für Niramisa. Synonym ist mit nicht Papaja, mit Chutya, wie sagt man Chutya, in Hauslosigkeit gehen. Niramisa ist in Hauslosigkeit gehen. Wenn man nicht an angenehme, man braucht nicht unbedingt ein Mönch zu werden, aber wenn man nicht an angenehme anhaftet, man geht in Hauslosigkeit. Dann, wenn man an angenehme anhaftet, wenn es gerne wird, auch wenn er ein Mönch ist, ist er zu Hause. Jetzt, was ist Keda von unangenehmen Gefühl? Zorn. Oder Pratigha. Pratigha heißt Pratihan, gegenschlagen. Resistenz. Wenn wir Resistenz gegenüber unangenehmen Gefühl haben, wir haben Keder geschluckt. Und Leiden wird bestimmt kommen. Wenn wir diese Zorn, diese Pratihan, Pratigna Resistenz hat sehr, sehr sozusagen feine Aspekte und grobe Aspekte. Zorn ist grobe Aspekt. Feine Aspekte sind was? Nach der buddhistischen Psychologie sehr, sehr interessant ist Angst, Depression. Das alles ist Zustand von Gegenschlagen. Wir sind deprimiert, indem wir nicht akzeptieren wollen. Wir sind deprimiert, indem wir nicht akzeptieren wollen. Auch erfahren wir Angst. Angst ist auch Zustand von Weg, Abwehr. Widerstand. Dann, wir haben Keder geschluckt. Wenn wir Keder geschluckt haben, wir leiden. Dann, jetzt gibt es noch was. Nicht angenehmes Gefühl und auch nicht unangenehmes Gefühl. Und wie, wenn wir nicht angenehmes, nicht unangenehmes Gefühl haben, wie schlucken wir Keder? Akzeptanz. Gleichgültigkeit. Das auch noch. Langeweile. Senken des Geistes. Lethargie. Zerstreuung des Geistes. Das alle sind Zustände von Kerder fressen, wenn nicht angenehmes und nicht unangenehmes Gefühl erscheint. Nach der buddhistischen Lehre, es kommt in Mahavedala, für die Weisen, neutrales Gefühl ist angenehm. Wir haben von Bahuvedaniya Sutta gesprochen. Buddha hat gelernt, auch zwei Gefühle, nur angenehm und nicht angenehm. Für die Weisen, neutrales Gefühl ist angenehm. Für die Dummen, neutrales Gefühl ist unangenehm. Dann suchen sie nach anderen Gefühlen. Oder nicken sie, wie sagt man auf Deutsch, nicken sie ein. Verlieren sie Klarheit des Geistes. Dann haben sie Keder geschluckt. Und das ist besonders in Meditation. In Meditation größte Feinde ist Tinamida und Udacha. Udacha heißt Aufregung. Tinamida heißt Schläfigkeit und Mattheit. Mattheit. Mattheit ist gut. Wie wunderbar stucken wir Keder in Meditation. Das ist dann in Kommentaren gibt es sehr, sehr schöne Erklärung für diese neutrales Gefühl. Unsere Gefühle ist wie Jagd, ein Jäger, der jagt nach einem Hirsch, das er mit Pfeilen verletzt hat. So wird erklärt in den Kommentaren. Jetzt, Hirsch ist, er hat Verletzung und er blutet. Dann er sieht dieses Blut und die Spuren von dem Hirsch und läuft danach. So genau wir dummen Menschen laufen nach den Gefühlen. Entweder angenehm oder unangenehm. Wenn angenehm, wir anhaften. Wenn unangenehm, wir wollen das wegschieben. So laufen wir wie ein Jäger nach dem Hirsch, der blutet. Jetzt der Hirsch kommt zu einem Felsen. Jetzt auf dem Felsen gibt es, wenn er nicht blutet, gibt es keine Spuren, nicht wahr? Dann was macht der Jäger? Er läuft um diese Felsen herum, bis er wieder die Spuren findet und dann läuft er weiter. Genauso, wenn wir nicht angenehm und unangenehm Gefühl haben, wir suchen nach einem Gefühl. weil diese Jagen ist Suche nach einem klaren Gefühl. Entweder angenehm, meistens angenehm, aber auch manche suchen nach unangenehmem Gefühl. Ist das nicht so? Wenn man einen Schmerz hat, dann man wird von dem Schmerz loswerden, indem man andere Schmerzen. wenn es juckt, dann was macht man? Kratzt man, bis es weh tut. Also, dann diese Vedana Anupassana wird dann durch diese Mittel erklärt, indem man analysiert die Gefühle. Gefühle mit Keder und ohne Keder oder mit Hauslosigkeit oder mit zu Hause. Gehasita. Gehasita heißt die grundiert auf dem Haus und nicht grundiert auf dem Haus, indem wir nicht in den Gefühlen an die Gefühle anhaften. Und dann kommen wir zu Geistesbetrachtung. Und mit Geistesbetrachtung, wir fangen morgen an. Das ist sozusagen im Rahmen von Zusammenfassung die wichtigsten Aspekte. Dieselben Prinzipien, die erklärt wurden in Betrachtung von Körper und Gefühl, auch galten in Betrachtung von Geist. Man betrachtet Körper in den Körper, Gefühl in Gefühle in Gefühle und Geist in dem Geist. Das heißt, dass man es intensiv erlebt, nicht gemischt, ammissito, nicht gemischt. Das heißt, dass der Geist lässt sich nicht zerstreuen mit anderen Sachen, er ist völlig konzentriert innerhalb des Geistes auf Geist, innerhalb von Körper auf Körper, innerhalb von Gefühl auf Gefühl. So kann er Körper, Gefühl und Geist durchdringen. Das heißt, wie durchdringen? Innen, außen, innen und außen, in Entstehung, in Vergehen und in Entstehen und Vergehen. Ohne dass er diese Abhijja Domanasa, dass er aufgegeben hat, anhaft Zuneigung und Abneigung, und er ist nicht grundiert, er haftet an nichts an der Welt. Das ist dann Übung von Sati in diesem positiven Sinne. Diese Sati, deswegen diesem positiven Sinn, dann in Theravada, Sati ist die Voraussetzung von allen positiven, allen gesunden Zuständen des Geistes. Es gibt kein gesunde Zustand des Geistes ohne Sati. Und wie werden die gesunden Zustände des Geistes aufgezählt? Erst kommt Shraddha. Vertrauen. Wenn Vertrauen da ist, dann Hri Otapa. Hri Otapa heißt, man schämt sich, etwas weh zu tun etwas und man hat Angst von etwas Schlechtes zu tun, weh tun sich selbst und den anderen, dann kommt Sati. Wenn Sati da ist, was kommt? Ja, das kommt am Ende. Sati da ist, dann kommt Pasadi. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Pasadi, wir haben übersetzt als Klarheit und Entspannung. Wenn Klarheit und Entspannung da ist, was kommt? Tatra Majatata, UPK, Unparteilichkeit des Geistes. Wenn Unparteilichkeit des Geistes da ist, dann kommt Wissensklarheit. Diese Reihen sind auch sehr wichtig. Das ist Entwicklung von Verständnis. Und in gesunden Zustand des Geistes, nach der buddhistischen Philosophie, alle diese Faktoren sind vorhanden. Wenn sie nicht vorhanden sind, kann ungesunder Zustand von Geist entstehen. Wenn sie vorhanden sind, kommt nicht. Dann machen wir Schluss für heute und 10 Minuten Pause. Wir machen ab heute immer kurze Rezitation und dann Metta-Meditation. Und welche Reihe nach wir machen? Wir fangen an mit vielleicht mit Metta-Sutta. Nach Metta Sutta Karuna, Liebe ist die Grundlage für Mitgefühl. Und Mitgefühl ist die Grundlage für Weisheit. Dann am Ende wir rezitieren Herz Sutra. Gut. So erst Karaniya Metta Sutta auf Pali und gibt es auf Deutsch auch. Und dann Licht, sonst wer wird das lesen? Licht so breit wie möglich, alle haben genug Licht, ja? Gut, dann rezitieren wir Metta Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa karaniya mattakshalena yantam santam padam abhisamecce sakho ujuce sujuce suvacho chassa semudu anatimani santu sakoche subaroche apakichoche salahukamuti santindriyoche nipakoche apangabo kulesu ananugindo nachakundam samachare kinchi yenye vinyu kare upavadeyum sukino va khemino hontu samve sata bhavantu sukitatta yeche chipana bhutatti tasava tavarava anavasesa dighavaye mahantava majima rasaka anakatula dikthavaye va andiktha yeche dure vasanti avidure bhutava sambhave siva sambe satta bhavantu sukitatta naparo param nikumbete na atimanyete katanchinam kamchi vyago sana patighasanya na anyamanya sadukam nichaye mata yata niyam puttam ayusa eka puttam anurakhe evampi sababhute sumanasam bhavaye aparimanam metansa sambalokasmin manasam bhavaye aparimanam udanga duache tiriyanche asambhadamma veram asapattam thittam charam nisinnova sayanova yavatassa vigatamindva eatam satim madittaye brahmam etam viharam idam ahu dittin chanupangama silava dasanena sampanno kame suvineya gedam nahi jatu dhammaseya punaretiti. Yes, auf Deutsch. Wem klar geworden, dass der Friede des Herzens das Ziel seines Lebens ist, der bemühe sich um ordentlichen Gewinn. Er sei stark, aufrecht und friedenhaft, freundlich, sanft und ohne Stolz. Genügsam sei er, reich, befriedigt, nicht viel, schrecklich und unverdient worden. Gewünschte, klarer Verstand, nicht frei, nicht gierig sein Leib erhalten. Auch nicht den Gleichen soll er sich erlehen, wofür ihn Verständnis erhalten könnten. Mögen alle Wesen glücklich sein und Frieden finden. Weil es auch ein lebenden Wesen gibt, ob stark oder schwach oder groß oder klein, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nahe, geboren oder eine Geburt zustehen. Mögen sie alle glücklich sein. Niemand betrübe oder verachte einen anderen, weil er Erbe verüben wollen, wünsche man keinem irgendwelches Unglück. Wie eine Mutter mit ihrem Leben die einzige Kind schützt und liebte, so mögen man alle Wesen für die ganze Welt ein unbegrenzt gütiges Gemüt erwecken. Ohne Hass, ohne Feindschaft, ohne Beschränkungen nach oben, nach unten und nach allen Seiten. Im Gehen, Verstehen, im Wissen oder Lieben entfalte man eifrig dieses Gelingen. Dies nennt man Weilen zu Heiligen. Wer sich nicht an Einsichten verliert, Tugend und Einsicht gewinnt, lebendig und nicht verhaftet ist, für den gibt es keine Geburt mehr.

Shariputra Sarva Dharma. Shunyata Lakshana Anupana Anirudha Amala Avimala Anuna Aparipurna Tasmat Shariputra Shunyataya Narupam Navedana Nasangya Nasamskara Navigyanam Nachakshu Shrotra Grana Jihva Kaya Manamsi Narupa Shabda Ganda Rasa Sparshtavya Dharmaha Nachakshu Vigyana Dhatur Yavan Namano Vigyana Dhatur Naavidya Naavidya Kshayo Yavan Najara Maranam Najara Marana Kshayo Nadukha Samudaya Niroda Margaha Nagyanam Naprapti Naaprapti Tasmat Chariputra Praptitvat Bodhisattvasya Pragya Paramitam Ashritya Viharati Achita Avarana Chita Avarana Nastitvat Atrasto Viparyasa Atikranto Nishta Nirvana Praptaha Triadva Vyavastita Sarva Sambuddha Pragya Paramitam Ashritya Anutara Samyak Sambodhim Abhisambuddha Tasmad Gyatavyam Pragya Paramita Mahamantro Mahavidya Mantro Anutara Mantro Sama Asama Mantraha Sarva Dukha Prashamana Satyam Amityatvat Pragya Paramitaya Ukto Mantraha Tadyatha Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvaha. Diese Mantra ist sehr wichtig. Sanskrit. Transzendentale Weisheit nur in Sanskrit. Was heißt Gate, Gate, Para, Gate, Para, Sangate, Bodhisvaha? Wer weiß? Gegangen. Es ist sehr schwer zu übersetzen, weil in Deutsch gibt es diese Grammatik nicht. Hm? Gatte ist von Gatta. Hm? Gatta ist gegangen. Gatte ist im Zustand von gegangen. Hm? Hm? Lokativ. Also der Buddha ist im Zustand von gegangen. Im Zustand von gegangen, Paragate, Para, im Zustand von gegangen auf andere Seite. Parasamgate, im Zustand von gegangen auf andere Seite, richtig mit allen Wesen. Sam heißt richtig und zusammen. Dann, obwohl er gegangen ist, in anderen Worten, er ist da. Hm? Sehr wunderbar. Frank ist auch gegangen und noch da. Wir sind alle gegangen, aber noch da. Hm? Darüber sollte man meditieren. Und jetzt auf Deutsch. Hm? Das Herz der vollkommenen Weisheit Putra. Avalokiteshvara Bodhisattva in tiefste Weisheit versenkt, erkannte, dass die fünf Skandas leer sind und verwandelte damit alles Leid in allen Schmerz. Sariputra, Form ist nichts anderes als Leere und Leere ist nichts anderes als Form. Form ist identisch mit Leere und Leere ist identisch mit Form. Und so ist es auch mit Empfindung, Wahrnehmung, geistiger Formkraft und Bewusstsein. Sariputra, alle Dinge sind in Wahrheit leer, nichts entsteht und nichts vergeht, nichts ist unrein, nichts ist rein, nichts vermehrt sich und nichts verringert sich. Es gibt in der Leere keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung, geistige Formkraft und kein Bewusstsein. Keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist. Es gibt nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken. Keine Unwissenheit und auch kein Ende der Unwissenheit. Keinen Altern und keinen Tod, noch deren Aufhebung, kein Leiden und keine Ursache des Leidens. Kein Ausschwächen und keinen Weg der Ablösung. Keine Erkenntnis und auch kein Erreichen, weil es nichts zu erreichen gibt. Leben Bodhisattvas Pragya Paramita, ihr Geist ist unbeschwert und frei von Angst. Befreit von allen Verwirrungen, allen Träumen und Vorstellungen, verwirklichen sie vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben Pragya Paramita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb, dass Pragya Paramita das große Mantra ist, das strahlende Mantra ist, das unbetroffene Mantra ist, das höchste Mantra, das alles Leid. Dies ist die Wahrheit ohne Fehl. Deshalb spricht das Pragya Paramita Mantra Gate, Gate, Para, Gate, Para, Samgate, Bodhisattva. Dann, ich schlage vor, wir machen kurze Meditation, nicht lange, so 10 oder 15 Minuten. Die heißt Ladron, das heißt mit Einatmen, wir verbinden mit dieser Meditation über Liebe und Mitgefühl mit Einatmen und Ausatmen. Mit Einatmen, wir akzeptieren Leiden von allen Mitmenschen, sogar von allen Wesen. Und mit Ausatmen, wir wünschen allen Wesen glücklich sein. Das ist Bodhisattva-Meditation. Dann wir üben ein klein bisschen, dann üben wir Parinama, Übergabe von Verdienst und dann gehen wir Hayaya. Übertragen wir Verdienst an alle Wesen, für wenig Verdienst, das wir heute durch Übung von Dhamma gesammelt haben und dann Hayaya oder noch weitere Meditation oder in meinem Fall ein Bad. Etavata chame hi sambandha. sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhiya eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhiya eta vata cha mehi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhiya aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiramarakantu lokasasana aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiramarakantu desana aka satta chabumatha deva naga mahidika punyantam anumoditva chiramarakantu tumampara sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatu mate bhavat tvantarayo sukhi dighayuko bhava bhavatu sabamangalam rakantu sabadevata sababuddha anubhavena sabadhamma anubhavena sabasangha anubhavena sada sute bhavantu te devo vasatu kalena sasasampati hotu cha pito bhavatu loko cha aja Bhavatu dhammiko sadhu sadhu sadhu. Dann vielleicht in den nächsten Tagen übersetzen das, oder hast du das, diese Verdienstübertragung? Und vielleicht auch finden wir Zeit, diese Dharani von großem Mitgefühl zu übersetzen. Ich übersetze das hier.